Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Es geht ohne ihn weiter. Elmar Brok, das Urgestein der CDU im Europaparlament, wird aufhören müssen. Er will nicht, aber die CDU in NRW, der Vorstand dort, hat heute beschlossen, ihn nicht wieder aufzustellen für die nächste Europawahl. Frau Nier, ist Europa ohne Elmar Brok vorstellbar? Er war ja irgendwie schon immer da. Er war, glaube ich, auch wirklich mächtig einflussreich. Hatte immer so ein bisschen einen Auftritt von unfreiwilliger Komik, fand ich. Wurde deswegen wahrscheinlich auch unterschätzt, aber tatsächlich sehr geschätzt von den Verantwortlichen. Aber ich habe den Eindruck, dass jetzt nicht nur ein Generationenwechsel im Gange ist, sondern die Parteien wirklich auch die erste Reihe nach Brüssel schicken. Mhm. Frau Barley bei der SPD, Nicola Beer bei der FDP. Man kann die persönlich ganz unterschiedlich bewerten, aber es sind auf jeden Fall bekannte Namen, die auch wichtige Jobs aufgeben. Und insofern, glaube ich, ist es nicht unbedingt insgesamt eine Verschlechterung, wie die Parteien sich personalpolitisch aufstellen. Es ist nicht mehr nur unbedingt der Opa, der nach Europa geschickt wird. Wobei Elmar Brok... Jetzt wird ein Opa weggeschickt. Genau. Und er war sehr jung, als er ins Europaparlament kam. Er ist nämlich eigentlich fast so alt wie das Europaparlament selbst, das es seit 1979 gibt, und seit 1980 saß Elmar Brok darin. Klingt nach einer fulminanten Abschiedsparty. Ja, und er ist auch noch Brexit-Beauftragter, das heißt, sein Job ist da möglicherweise sowieso auch erledigt. Wir sagen einfach erstmal, Elmar Brok, danke für viele Jahre Europapolitik.